Siegfried Franz. Die Solisten waren Rolf Lind, Willi Schröder, Johnny Müller, Hans Distel und Siegfried Franz. Regie Fritz Schröder-Jahn. Sie hörten eine Aufnahme des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1960.